oder an die Preußen. Alles dankt ihr eurem eigenen Werte. Ihr, des Schlachtengottes Lieblingskinder, lorbeerstolze Völkerüberwinder. Alles, alles eurem Heldenschwerte. Lasst nicht rosten eure Waffen. Nicht in Selbstzufriedenheit euren Mannessinn erschlaffen. Bleibt ihr Preußen, die ihr seid. Bangte nicht in Hellas Heldentagen vor Athen das ganze Morgenland, da ein männlich Wagen freudig schlagen ging mit Herrscherweisheit Hand in Hand. Asiens Völkerwogen fanden an den Griechen Damm und Wehr. Xerxes Hoffart ward zu Schanden und zu nichts sein Riesenheer. Doch im Schatten ihrer großen Taten schossen alle Laster geil ins Kraut. Recht ward schnöde für Gewinn verraten, Feigheit ward im Rat der Männer laut. Längst war ihre Wehrkraft worden, kleiner Niedertracht ein Raub, und der neue Held im Norden warf sie lachend in den Staub. Mag der Blitzstrahl auch das Auge blenden, der das tiefe Schwarz der Nacht zerreißt, wenn durch Finsternissen aller Enden seine jähe Flammenfährte gleißt. Ach, ein Augenwink nur trennet werden und vergehen zu nichts, ehe der Blick ihn recht erkennet, schwand das Wunder seines Lichts. Flammenmächtiger auf hohen Wegen herrscht der Sonne Lichtbeständigkeit. Strömt hernieder ewigen Leuchtesegen, sprengt das Eis, erlöst vom Winterleid. Doch ihr lauter Strom der Gnaden wirkt beseelend und erhält auf den fernsten Schöpfungsfaden alles Leben in der Welt. Wie der Feuerborn der Weltenhelle aus der Schöpfung Herzen sich ergießt, bleibt er auch die starke Lebensquelle, die ohne Ende fließt und überfließt. Alles muss davor erbleichen. Färbt der Morgenwolken Saum Purpurglut, die Sterne weichen in den dunklen Weltenraum. Bleibt auch ihr, ihr Preußen, kraftbeständig. Lasst die Sonne euch ein Vorbild sein. Wahrt den jungen Waffenruhm lebendig, nicht auf halbem Wege haltet ein. Lehrt's den Zweifler und Verächter, Ehre bleibt nicht kinderlos. Rechte Tugend trägt Geschlechter neuer Tugenden im Schoß. Nimmer lässt des Himmels Hass und Tücke stolze Reiche schmachvoll untergehen. Nirgends stand's im Buch der Weltgeschichte, also nur nichts anders soll geschehen. Winkt dem klaren Geist vollbringen, scheitert blinder Unverstand. So gedeihen wie misslingen, beides liegt in unserer Hand. Mannestaten ohne Gleichen schichten zu dem Bau des Reiches Stein auf Stein. Hört denn, Helden, Ehren sie verpflichten, Hüter eures Werkes müsst ihr sein. Rastlos, rastlos, Sturmgefieder, ist zur Höhe auch nicht mehr weit. Säumst du einmal, sinkst du nieder. Es ist das Los der Sterblichkeit. Doch vergesst auch nicht des höheren Ruhmes, wie ihr im Triumphe aufwärts steigt. Krönt euch jedes Zier des Menschentumes, wenn ihr milden Sinn und Großmut zeigt. Die bezwungenen Feinde sollen mehr denn euren Mut im Streit, eure höheren Sittlichkeit, Ehrfurcht und Bewunderung zollen. Friedrich der Große.